Sie hörten das Mayfield-Pensionat, eine Tote in der Nacht. Die Sprecher und ihre Rollen: Michelle Brav als Marianne, Lea Plein als Victoria, Jessica von Hesler als Beth, Jermaine Plein als Emma, Oda Plein als Mrs. Johnson, Ralph Sutch Pappas als Jack Horowitz, Jan Beusen als Friedhofswärter Malone, Stefanie Poke als Schwester Constantia, Kirsten Schumann als Schwester Sophia, Lars Havemann als Erzähler, David Riedel als Ben, Peter Rupprecht als Mr. Sikorski, Tabitha Hammer als Miss Walsh, Martha Thor als Liz Kelly und Maren Paula als Tote Frau. Musik: Dr. Seltsam, Rhapsodize, Hatface, Bruno PH, Sanko 123 und Klangbild. Skript: Frank Hammerschmidt. Produzent: Dennis Paula. Schnitt: Florian Hoppe. Regie: Oda Plein. Sound und Effekte: Jan Beusen, Creeperkiller 78, Greg Swinford, Arnaud Coutancier, Zuanho, Just Kidding und Ashley XX Piano. Coverdesign und Artwork: Sebastian Hartmann. Weitere Informationen und Downloads findet ihr unter www.mindcrushers.de. Das Mayfield-Pensionat, eine Tote in der Nacht, steht unter der Creative Commons Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung 3.0 Deutschland-Lizenz. Weitere Informationen dazu auf unserer Website. Eine Produktion der Mindcrusher Studios aus dem Jahr 2018.